Wissenschaft im Brennpunkt. Eine zweimotorige Propellermaschine nähert sich der Landebahn von Kilombero, mitten im südtansanischen Dschungel. An Bord globale Gesundheitsfunktionäre, Wissenschaftler, Vertreter der Pharmaindustrie. Angeführt wird die vielköpfige Delegation von Peter Chernin. Er gehört, wie sein Freund Bill Gates, zu einer kleinen, eingeschworenen Tafelrunde von Milliardären. Ihr nobles Ziel? Die Welt von der Geißel der Malaria zu befreien. Mit Milliarden auf Mücken. Der zähe Kampf gegen Malaria. Von Peter Kreisler. Noch vor kurzem leitete Peter Chernin das US-Unternehmen News Corp., das drittgrößte Medienunternehmen der Welt. Heute ist er im Vorstand der einflussreichen Hilfsorganisation Malaria No More, die wiederum auch von der Bill und Melinda Gates Stiftung und ExxonMobil unterstützt wird. Gegen den starken Wind der Flugzeugpropeller beugt sich der hochgewachsene Dr. Salim Abdullah, Leiter des Ifakara Health Instituts. Der tansanische Malaria-Experte ist zum Empfang der wichtigen Geldgeber zur kleinen Rollbahn gekommen. Die Ungeduld der Reisenden ist spürbar. Und so beginnt Dr. Salim Abdullah schon auf dem Weg zum lokalen St. Francis Krankenhaus mit seinem Briefing. Salim Abdullah stammt von der tansanischen Insel Sansibar. Dort schien die Malaria bereits mehrfach unter Kontrolle. Auch im Moment gilt sie als besiegt. Doch in der Vergangenheit kam der Erreger immer wieder zurück. Abdullah kennt die Tücken der komplexen Krankheit nur allzu gut. Das Problem, dem wir gegenüberstehen, ist, dass die jetzige Malaria-Medizin immer wirkungsloser wird, da der Erreger langsam gegen den Wirkstoff resistent wird. Die Impfstoffforschung befindet sich zurzeit in einem sehr frühen Stadium. Wir machen hier in Tansania die klinischen Tests und schauen, ob die Mittel tatsächlich so gut sind, wie die Pharmaindustrie behauptet. Die kleine staatliche Klinik, in die er die Delegation führt, ist nur mit dem Nötigsten ausgestattet. Apathische Kleinkinder mit hohem Fieber liegen auf einfachen Betten und warten auf ihre Diagnose. Zur Überraschung der amerikanischen Gäste stehen hier keine Schnelltests zur Verfügung. Ähnlich wie bei einem Schwangerschaftstest könnte mit diesem neuen Verfahren Malaria im infizierten Blut in Sekunden nachgewiesen werden. Obwohl der Schnelltest nur $1 kostet, werden hier noch in althergebrachter Weise die Blutproben aufwendig von Mitarbeitern mit Mikroskopen analysiert. Willkommen in der afrikanischen Realität im Kampf gegen Malaria, ruft Salim. Immerhin können die erkrankten Kinder mit modernen Artemisin-Medikamenten behandelt werden und nicht mit dem veralteten und wirkungslosen Chloroquin. We do not have a vaccine at the moment. Wie Sie vielleicht wissen, gibt es immer noch keinen funktionierenden Impfstoff, der eine Infektion wirkungsvoll verhindert. Es gibt jedoch hoffnungsvolle Ansätze. Der am weitesten entwickelte Impfstoff heißt RTS,S. Die klinische Testimpfung wurde hier erst an Erwachsenen, dann an älteren Kindern durchgeführt. Und jetzt testen wir den Impfstoff in der Klinik in Bagamoyo an Babys. Unsere Ergebnisse zeigen, dass er sicher ist und eine gewisse Immunisierung gegen den Malaria-Parasiten gewährleistet. Some protection provided to the people who receive the vaccine. Malaria-Parasiten, die sogenannten Plasmodien, werden von weiblichen Anopheles-Mücken auf den Menschen übertragen. Dabei nutzt der Parasit den Menschen nur als Zwischenwirt. Er begibt sich auf eine Reise durch den Körper und verändert dabei seine Gestalt. Zunächst in der Leber, dann in den roten Blutkörperchen. Der Kreis schließt sich, wenn eine Moskitomücke einen an Malaria erkrankten Menschen erneut sticht und den gewandelten Parasiten mit dem Blut wieder aufnimmt. Vor über 20 Jahren bereits entdeckte ein Forscherteam um Joe Cohen ein Eiweiß auf der Oberfläche des Erregers, das gut zur Antikörperproduktion beim Menschen geeignet schien. Das Eiweiß wird von dem Erreger in einem frühen Infektionsstadium produziert, noch bevor die gefährlichen Stadien in der Leber entstehen. Damit arbeitet heute der potenzielle Impfstoff RTS,S. Die Mitglieder der Delegation drängen auf Antworten. Wann endlich ist mit einer wirksamen Impfung gegen Plasmodium falciparum, den gefährlichsten Malaria-Stamm, zu rechnen? Die Antwort ist, wir wissen es noch nicht. Die Resultate, die wir hier durch unsere klinischen Tests vorliegen haben, zeigen, dass die Hälfte der geimpften Kinder keine Malaria bekommt. Sicherlich sind 50% nicht sehr effektiv. Gemessen daran, wie viele Kinder jedoch an Malaria sterben, könnte eine 50-prozentige Verringerung der Infektionen schon ein riesiger Fortschritt sein. Immerhin ist es das allererste Mal, dass es ein Impfstoff für Malaria in die letzte, dritte Prüfphase geschafft hat. Wenn wir diese Phase überstehen, ist der Impfstoff reif für den Markt, meint Peter Chernin. Während Salim Abdullah einwirft, die Forschung wird weitergehen. Vielleicht bekommen wir in der zweiten Generation einen Impfstoff mit besserer Wirkung. Salim Abdullah will erst einmal die Ergebnisse der klinischen Tests abwarten. Dr. David Brandling Bennett setzt jetzt schon voll auf den Impfstoff. Als Direktor leitet er bei der Bill und Melinda Gates Stiftung in Seattle das Malaria-Programm der größten privaten Stiftung der Welt. Seit 50, 60 Jahren versucht die Welt, einen wirksamen Malaria-Impfstoff zu finden. Jetzt laufen die ganzen Studien und 2015 könnte er lizenziert werden. Die Entwicklung einer wirksamen Malaria-Impfung ist für uns vergleichbar mit der Suche nach dem Heiligen Gral. $1 Milliarde hat die Bill und Melinda Gates Stiftung in Seattle in die Malaria-Forschung investiert. Mit einem wirksamen Impfstoff verknüpft sich die Hoffnung, die Krankheit ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. Wir verstehen, dass Menschen nicht immer unter Moskitonetzen schlafen wollen. Es ist lästig. Flächendeckend die Wände der Häuser mit Insektiziden wie DDT zu besprühen, um die Mücken zu bekämpfen, ist auf Dauer schwierig. Die Mittel verlieren ihre Durchschlagskraft. Auch die Medikamente werden wirkungslos. Der Erreger zeigt zunehmend Resistenzen. Das ist besorgniserregend. Wenn wir also von der wirksamen Kontrolle und Ausrottung dieser Krankheit sprechen, brauchen wir den Impfstoff. Wir brauchen die Erfahrung der Pharmaindustrie. Wir brauchen die großzügige Unterstützung der reichen Länder. Wenn wir alle Anstrengungen bündeln, dann, glaube ich, wird es uns gelingen, die Malaria auszumerzen. Drei Jahre sind seit dem Appell des IT-Milliardärs Bill Gates an die Weltgemeinschaft vergangen. Ahnte er bei seiner noblen Ankündigung, wie groß diese Herausforderung wirklich sein würde? Heute noch sterben an Malaria jedes Jahr knapp 900.000 Menschen. 88% davon sind Kleinkinder unter 5 Jahren. Und das, obwohl die Weltgemeinschaft in den letzten Jahren $12 Milliarden in 700 Millionen mit Insektiziden behandelte Bettnetze investiert hat. So sagen Kritiker. Die konventionellen Ansätze in der Medikamentenforschung haben bisher nicht zum gewünschten Durchbruch geführt. Im Jahr 2008 hat die Gates-Stiftung deshalb ein weiteres Programm aufgelegt, das Grand Challenge Exploration Program. Hier werden Forscher aus allen wissenschaftlichen Disziplinen eingeladen, Antworten auf die dringendsten Gesundheitsfragen unserer Zeit zu finden. Wir glauben, Forschung kann den Lauf der Welt verändern. Anstelle von kleinen evolutionären Schritten suchen wir nach Möglichkeiten, einen revolutionären Wandel einzuleiten. Unser Ziel ist es, die Ideen zu fördern, die das größte technische Potenzial haben, um die meisten Menschenleben zu retten. So umreißt Mick Jones, der Direktor des Programms, dessen Philosophie. In einem Projekt will man die Mücke mit ihren eigenen Waffen schlagen. In Millionen von Jahren hat die Evolution den Mückenorganismus so perfektioniert, dass er die menschliche Haut durchstechen kann. Ein Wissenschaftler in Japan kam auf die Idee, diese für Menschen eigentlich unangenehme Eigenschaft zu nutzen. Er will Mücken quasi zu Impfagenten umfunktionieren. Bei jedem Stich dieser genetisch veränderten Mücken soll dann der Impfstoff freigesetzt werden. Hier in der obersten Etage der Gates-Stiftung kann man seinen Blick ungehindert über die Skyline Seattles schweifen lassen. In den lichtdurchfluteten Räumen schwirren die Ideen nur so umher. Nahezu unbegrenzte finanzielle Mittel helfen, Forschungsergebnisse auf ihre Machbarkeit hin zu überprüfen. Inzwischen hat das 100 Millionen US-Dollar schwere Grand Challenge-Programm 496 Projekte dieser Art finanziert. Doch bringen sie den Durchbruch? Man muss sich wahrscheinlich vom wissenschaftlichen Elfenbeinturm und den futuristischen Ideen der Gates-Stiftung in die Niederungen der afrikanischen Mangula-Ebene begeben, um die vielfältigen Herausforderungen und Probleme im heutigen Kampf gegen Malaria wirklich zu erfassen. In der Ebene steht flaches Wasser, Reisfelder, soweit das Auge reicht, ideale Brutstätten für die Malariamücken. Hier liegt das Ifakara-Institut. A dead mosquito is a good mosquito. Nur ein toter Moskito ist ein guter Moskito. Auf der Veranda eines der Gästehäuser bereitet sich der Biologe Dr. Gary Killen auf seine Feldstudien vor. We like dead mosquitoes. Wir mögen tote Moskitos am liebsten, obwohl sie faszinierende Tiere sind. Das Ifakara-Institut wurde 1956 durch das Schweizerische Tropen- und Public Health-Institut gegründet. Heute beschäftigt es über 500 Mitarbeiter und gehört zu den weltweit führenden wissenschaftlichen Zentren der Malariaforschung. Okay, now I've got 1, 2, 3, 4, 5, 6 on my left leg. Gary Killen arbeitet seit 8 Jahren in Afrika. Immer wieder blitzt sein irisch-galliger Humor durch, während er fasziniert auf seine weißen Beine starrt. Dabei zählt und analysiert er die verschiedenen Mückenarten, die sich friedlich zum blutigen Abendbrot niederlassen. Der Forscher als Lebendköder im Dienste der Wissenschaft. I've got 1, 2, 3, 4 on my right leg. We do have to actually measure mosquito densities this way. Das ist die einzig sichere Methode für uns Biologen, die regionale Moskitodichte zu messen. Man muss hier mit hochgekrempelten Hosen sitzen und warten, bis sie auf den Beinen landen. Jeder Forscher, der das 12 Stunden lang gemacht hat, weiß, was er getan hat. Hier sehen Sie, das ist ein Anopheles Moskitoweibchen. Die Weibchen können Malaria übertragen. Oh, jetzt sticht sie mich. Typisch für diese Mückenart ist, wie sie dabei ihren Rücken krümmt. Sie braucht die Proteine aus dem menschlichen Blut, denn nur dann kann sie sich fortpflanzen. Sie wird jetzt versuchen, möglichst viel Blut aufzusaugen und es dann filtern. Ihr Körpergewicht wird sich dabei verdreißigfachen. Wirklich faszinierende Tiere. Sicherlich wurden in den letzten Jahren Erfolge erzielt, die Hoffnung machen. Die Anzahl der Krankheits- und Todesfälle ist gesunken. Ja, wir sehen Erfolge. Die Zahl der Toten in Tansania ist runtergegangen von 100.000 auf 50.000 im Jahr. Sicher ist ein langer, beschwerlicher Weg. Aber immerhin, heute laufen 50.000 Kinder mehr über die Straßen. Und das haben wir mit simplen Techniken erreicht. In Tansania ist es durch den konsequenten Einsatz von Bettnetzen gelungen, die Krankheitsfälle um die Hälfte zu reduzieren. Aber wie nachhaltig sind diese Erfolge, wenn selbst die neuen Kombinationspräparate gegen den Malaria-Erreger erste Zeichen von Schwäche zeigen? Auch gegen die Pyretroide auf den Netzen gibt es zunehmend Resistenzen. Die Mücken sterben nicht mehr, wenn sie sich auf den Netzen niederlassen. Dass sie schlau sind, davon konnte sich Killen persönlich überzeugen, denn eigentlich sollten die Anopheles-Mücken auf seinen Beinen erst zwischen Mitternacht und 4 Uhr morgens stechen. Schlafen aber alle Menschen unter Netzen, müssen sie hungern. Dann müssen sie ihr Verhalten ändern, um zu überleben. Immer mehr Moskitos haben sich darauf spezialisiert, schon früh am Abend, so gegen 9 Uhr, ihre Opfer zu stechen. Dann, wenn die Dorffamilien draußen auf Kohlefeuer Essen kochen. Die Moskitos ändern ihr Verhalten sehr schnell. Sie passen sich an. Und dann werden die mit Insektiziden besprühten Moskito-Bettnetze zwecklos und weniger effektiv. Und das ist nicht die einzige besorgniserregende Entwicklung. Vor allem Anopheles gambia erobert zunehmend den städtischen Raum. Bisher konnte die anspruchsvolle Mückenart nur auf dem Land überleben. Schließlich brauchte sie sauberes, stehendes Wasser, um ihre Larven ablegen zu können. Wenn sich dieser Trend der urbanisierten Mücken fortsetzt, so befürchtet Gary Killen, werden die Malariafälle in den Slums der afrikanischen Städte explodieren. Urbanized nasty mosquitoes that carry knives and use bad language, yes. Ja, es gibt sie, diese schrecklichen Ghetto-Moskitos. Sie tragen ein Messer bei sich und fluchen im unverständlichen Slang. Nein, ernsthaft. Diese sogenannten urbanisierten Mücken haben sich inzwischen sehr gut an das Stadtleben angepasst. Sie können ihre Larven auch in verschmutztem Wasser ablegen. Sie wissen, dass sie ihre menschlichen Opfer nur noch am frühen Abend auf der Straße stechen können. Denn in die städtischen Ziegelbauten mit ihren verschlossenen Fenstern kommen die Moskitos nicht mehr rein. Inzwischen hat sich auch die Stechmücke an Gary Killens Bein satt gegessen. Ich hoffe nur, sie hat mir keine Malaria übertragen. Aber jetzt ist es wohl zu spät. Einmal hatte ich schon Malaria und das habe ich wirklich nicht genossen. Am anderen Ende des Institutsgeländes erstreckt sich ein fußballfeldgroßes Gehege, das komplett mit Moskitonetzen eingehüllt ist. Es wird von einem jungen afrikanischen Kollegen betrieben, John Negunde. Das Innere des abgeschirmten Versuchsfeldes, das wohl größte in dieser Art, kann man nur durch eine Sicherheitsschleuse betreten. Jeder, der hier arbeitet, wird getestet, damit der Malaria-Parasit nicht in das Gehege gelangt. Für 10.000 Moskitos wurde in diesem Freigehege die Lebensumwelt naturgetreu nachgeahmt. Wir können hier die neuesten Malaria-Kontrollmethoden ausprobieren. Zunehmend wird in der Malaria-Forschung mit sogenannten Labormücken gearbeitet. Niemand weiß, ob diese Mücken in der freien Wildbahn überlebensfähig wären. Oft sind sie schwächer und kleiner als ihre Artgenossen. Doch die kontrollierten Bedingungen bieten Vorteile. In einem Versuch wurden Mücken genetisch so verändert, dass sie den Malaria-Parasiten blockieren. Er wird von ihnen nicht mehr übertragen, wenn die Mücke sticht. Bislang nur im Labor. Jetzt wollen wir die Ergebnisse in unserem Gehege reproduzieren. Und natürlich darf man diese genetisch modifizierten Mücken nicht einfach in die Natur entlassen, wovon man nicht weiß, ob dies schwerwiegende Auswirkungen auf das Ökosystem hat. And it's very hard because we cannot take to the field because it's irreversible. If you release them, probably they may have other things, so you cannot take them to the field. John Negunde stammt aus Kenia. Erstaunlich, dass bei all der Hochtechnologie der Wissenschaftler selber Blut spenden muss. Ich muss den Arm für 10 Minuten in diesem Beutel halten, damit die weiblichen Moskitos genug menschliches Blut aufsaugen, um sich fortpflanzen zu können. Das müssen wir Wissenschaftler dreimal die Woche machen. Gleich neben dem Gehege hat Frederik Okumo sein Büro. Dem kleinen, stickigen Raum ist kaum anzusehen, welch ein wissenschaftlicher Durchbruch hier erzielt wurde. Das Forschungsvorhaben wird ebenfalls von der Gates-Stiftung und dem Grand Challenge Exploration Programm unterstützt. So the idea is that mosquitoes identify people by smelling them. Es gibt einen Duftstoff beim Menschen, den die Moskitos suchen. Wir sagten uns, wenn wir diesen Geruch künstlich herstellen könnten, hätten wir eine Falle. Wenn wir atmen, atmen wir CO2 aus. Wenn wir schwer arbeiten, schwitzen wir. Auf unserer Haut siedeln Bakterien. Wir haben einfach experimentiert, welche Parfümmischungen die Moskitos am meisten anziehen. Am nächsten Morgen fährt Killen zu einem der umliegenden Dörfer, wo die Feldversuche gemacht werden. Die kleinen Hütten der Reisbauern mit ihren erodierten Wellblechdächern liegen direkt neben den gefluteten Reisfeldern. Ein idealer Brutplatz für die Moskitos. DDT kann hier nicht versprüht werden. Schließlich soll der Reis nach Europa importiert werden und die EU verbietet den Einsatz von DDT. Dieses Dorf hält einen traurigen Rekord. In den 90er Jahren wurde hier noch die höchste Mückeninfektionsrate der Welt gemessen. 1400 Mal im Jahr wurde man hier durchschnittlich von einer mit Malaria infizierten Mücke gestochen. Das heißt 4 infizierte Stiche pro Nacht. Kein Wunder, dass die Menschen mehrfach im Jahr an Malaria erkranken. Ja. Gary Killen fährt tiefer in den Kilombero-Distrikt. Durch Bettnetze wurde die Mückenpopulation schon deutlich reduziert. Jetzt wird in den Dörfern auch mit den neuen Fallen experimentiert. Der alte Land Rover hält vor einer kleinen Hütte. Hier hängt eine der Duftfallen, darin hunderte von Mücken. Killen sammelt sie ein und lässt sie später in einer Mückenautopsie untersuchen. Er will wissen, wie viele der gefangenen Mücken vom Malaria-Parasiten befallen sind. Hier, in diesem Beutel sieht man die Moskitos, die eine Person gestochen hätten, wenn sie hier heute Nacht ohne ein Moskitonetz geschlafen hätte. Ich schwöre Ihnen, eine von diesen Moskitos hat Malaria. Und was ich Ihnen zeige, ist bereits eine Reduktion der parasitären Mückenpopulation von nahezu 95%. Man kann sich kaum vorstellen, wie es hier in den 90er Jahren noch zuging. So just try to imagine what it was like here in the 1990s before net. Gary Killen spricht vom Endgame, dem Endspiel. Ein Spiel, das gewonnen werden muss, wenn man Malaria nachhaltig niederringen will. Hierfür braucht es neue und schlaue Ansätze. Frederick Okumo arbeitet deshalb schon an den nächsten Mückenkontrollmethoden. And one of the obvious ones is to bring mosquitoes into one box and put an insecticide in there. Mücken entwickeln sehr schnell Resistenzen gegen Insektengifte wie DDT oder Pyretoide. Auch deshalb muss man im Umgang mit Insektiziden heutzutage sehr vorsichtig sein. Jetzt wird auch mit dem Einsatz von Pilzen experimentiert. Die Moskitos sollen durch die neuen Duftfallen angelockt werden, kommen dort mit giftigen Pilzen in Berührung, tragen diese in die Brutstellen und kontaminieren sie. Die Pilze infizieren die Mückenlarven und verhindern ihre weitere Entwicklung. Der Vorteil dieser Methode ist, dass die Mücken selbst den giftigen Pilz in die Brutstelle bringen. Laborversuche hatten gezeigt, dass getrocknete Pilzsporen direkt auf der Wasseroberfläche verteilt werden können. Dabei lagern sich die Sporen in den Larven an und dringen beim Auskeimen in die Mundöffnung ein. Bei ersten Freilandversuchen gab es allerdings noch viel zu oft Komplikationen. Noch ist es offenbar viel zu früh, sich auf die neuen Mückenkontrollprogramme zu verlassen. Most people assume that infectious disease is always going to get better. Die meisten Leute denken, im Laufe der Zeit müssten immer weniger Menschen an Infektionskrankheiten sterben. Aber die Geschichte zeigt, wenn man die Parasiten nicht im Auge behält, holen sie den Menschen schnell wieder ein. Genf. Hier laufen die Fäden des weltweiten Kampfes gegen Malaria zusammen. In einem unscheinbaren Neubau in Sichtweite der WHO residiert die Medicine for Malaria Venture, kurz MMV. Der Leiter der Forschungsabteilung ist Timothy Wells. MMV spielt eine Schlüsselrolle in der Malaria-Forschung. Ihr Ziel ist es, die Entwicklung von bezahlbaren Malaria-Medikamenten zu fördern. Mit 300 Millionen Dollar unterstützt die Gates-Stiftung auch diese Organisation. Selbst gegen die große Hoffnung Artemisin sind inzwischen erste Resistenzen aufgetaucht. Ersatz ist nicht in Sicht. Weil die Pharmaindustrie kaum auf Profite hoffen konnte, wurde die Suche nach neuen Substanzen viel zu lange vernachlässigt. Dennoch setzt Timothy Wells weiterhin auf die Konzerne. Bill Gates trifft sich regelmäßig mit den Vorständen der großen Pharmaunternehmen. Er nutzt seinen guten Namen und die Verbindungen zu diesen Firmen. Er sagt, helft uns in der Forschung. Für mich ist es natürlich einfacher, die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen zu überzeugen, wenn Bill Gates gerade mit dem Firmenchef darüber gesprochen hat. Und er tut es. Es macht wirklich einen Unterschied. Timothy Wells gibt sich optimistisch. Wenn die multinationalen Konzerne endlich Einblick in ihre Labore gewähren und ihre geheimen Rezepturen der Malaria-Forschung zur Verfügung stellen, könnte das die Entwicklung von neuen Medikamenten enorm beschleunigen. Natürlich lassen sie sich das auch bezahlen. Milliardenbeträge fließen von Geberländern und privaten Stiftungen in die Pharmaindustrie. Noch vor 6 Jahren, als ich anfing, im Bereich der parasitären Krankheiten zu arbeiten, kostete es um die $100, die Wirksamkeit eines Stoffes zu erforschen. Damals musste man noch per Hand die Schalen mit Nährlösung präparieren. Heute haben wir einen sehr hohen Grad an Automation. Roboter und Computer führen meistens diese Experimente durch. Das gleiche Experiment kostet heute $1. Im Kampf gegen Malaria gibt es um die 150.000 Wirkstoffe und Medikamente, die für uns interessant sein könnten. Wir haben gerade bei einem großen Pharmakonzern angefragt, ob wir ihre gesamte Sammlung durchtesten könnten. Vor 5 Jahren hätte dieses Forschungsprojekt noch 2 Jahre gedauert und $15 Millionen gekostet. Heute dauert es 6 Wochen und kostet uns $150.000. Now it takes us 6 weeks and it costs us $150.000. Die Verwaltungsgebäude in Washington D.C. haben sich in den letzten Jahren in Wagenburgen verwandelt. Mehrere Ringe von Sicherheitsschleusen, durch die sich Besucher durcharbeiten müssen, riegeln die Eingänge ab. Das USAID, das Entwicklungshilfeprogramm der US-Regierung, ist dem State Department zugeordnet. Hier findet sich mit $1.4 Milliarden die President Malaria Initiative, weltweit die größte staatliche Malaria-Initiative. Dr. Bernard Nalen ist der Vizechef und kämpft gegen Malaria seit Jahrzehnten. Viele Milliarden frei verfügbarer Dollar würden derzeit jährlich in die Malaria-Bekämpfung gepumpt. Doch genau dadurch könnten die Dinge schlimmer werden, als sie sind, so die Sorge von Nalen. Die jüngste Initiative, Afrika mit modernsten und stark subventionierten Antimalaria-Medikamenten zu überschwemmen, hält er geradezu für gefährlich. Schon jetzt sterben jedes Jahr fast 1 Million Kinder an Malaria, einer Krankheit, die innerhalb einer Stunde tödlich sein kann, wenn man sie nicht mit einem wirksamen Medikament behandelt. Zurzeit besteht die begründete Gefahr, dass wir in Afrika durch diese Initiative das letzte wirksame Antimalaria-Medikament verlieren werden, weil durch den Vertrieb im privaten Markt, in Shops und die unqualifizierte Anwendung die Erreger schnell resistent werden. Dann haben wir eine Gesundheitskatastrophe von unbeschreiblicher Größe. It's going to be a disaster of incredible magnitude. Mit Milliarden auf Mücken. Der zähe Kampf gegen Malaria. Von Peter Kreisler. Produktion Axel Scheibchen. Redaktion Christiane Knoll.